bedeutet. Ich zittere, ich bebe. O Freund, nun ist so groß getan. Dies könnt ihn den Verlust an. O wär ich eine Maus, wie wollt ich mich verstecken? Wär ich so klein wie Schnecken, so kräch ich in mein Haus. Mein Kind, was werden wir nun sprechen? Die Wahrheit.